Der Kampf der Arbeiter ist international und stützt sich auf internationale Solidarität. Bert Brecht und Hans Eisler haben für den Tonfilm »Coole Wampe«, der 1931 in Berlin uraufgeführt wurde, das Solidaritätslied geschaffen. Es fand internationale Verbreitung, wurde in viele Sprachen übersetzt. Wie die Massen ihre Lieder den Anforderungen der politischen Situation anpassen und entsprechend umdichten, hat auch Bert Brecht das Solidaritätslied vielfach umgeschrieben, bis zu der Fassung, die wir heute von Fasia Jansen hören.